Fragen, da werdet ihr dann sagen, sind die denn noch zu haben, diese süßen Bandknaben? Traust du dich später fragen, gibt's die